Harfe. Die Harfe ist ein Saiteninstrument und zählt zu den Zupfinstrumenten. Typisch für die Harfe ist ihre hohe Gestalt, die bis zu 1,90 Meter reichen kann. Zudem besitzt sie aufgrund ihres Aussehens einen hohen Wiedererkennungswert. Die ersten Harfen tauchten ungefähr 3000 vor Christus im alten Ägypten und Mesopotamien auf. Auch spielten sie später in der Antike eine große Rolle in Kunst und Kultur und setzten ihren Siegeszug im Mittelalter fort. Erwähnenswert hierbei wären die sogenannten keltischen bzw. irischen Harfen, die durch ihre typisch gebogene Form auffallen und vor denen mindestens 3 Exemplare das Mittelalter und die frühe Neuzeit überdauert haben. Heute stehen diese Stücke in Museen und zieren als Symbol Irlands die 1- und 2-Euro-Stücke des Landes. Die Hauptbestandteile der Harfe sind die Harfensäule, die den Rückgrat des Instruments bildet, dem Hals, dem Resonanzkörper der Harfe, den oberen Kopf und sowie den Fuß ganz unten. Die bekannteste Version ist die Konzertharfe, doch auch bei den Harfen gibt es eine große Bandbreite verschiedener Modelle, die sich abhängig von historischer Epoche, Zweck, Nutzen und kulturellen Hintergründen im Laufe der Zeit gebildet und entwickelt haben. Beispiele hierfür sind die Hakenharfe, Tiroler Volksharfe oder auch die Doppelpedalharfe. Doch hier sind wir am Ende des kurzen Podcasts angelangt und schlussendlich bedanke ich mich und verabschiede ich mich bei jedem, der sich ihn angehört hat.